Teil 2. Reisen mit dem Flugzeug. Wenn man am Flughafen ist, gibt es viele Durchsagen. Du hörst gleich 4 Durchsagen. Lies zuerst die Aufgaben 6 bis 9. Du hast dafür 60 Sekunden Zeit. Höre nun die Durchsagen. Löse die Aufgaben beim Hören. Kreuze bei jeder Aufgabe die richtige Lösung, A oder B oder C, an. Danach hörst du die Durchsagen noch einmal.